Urteil des Paares. Dem Schäfer erscheinen drei himmlische Damen. Schwer ist die Wahl, jedoch endlich wird Paris gewählt. Wundere dich nicht, o Paris, sondern vernimm den Willen der Himmlischen. Ich bin Merkur, der Götterbote, und diese drei Damen sind auch göttlicher Herkunft. Es sind Juno, die Frau des Jupiter, Minerva, die Behelmte, und die dritte ist Venus. Wenn schon, was kümmert es mich? Sie streiten sich, welche von ihnen die schönste sei, und du sollst ihren Streit schlichten. Ich? Du bist ein Schäfer und hast also ein zärtliches Herz. Und weil du selber sehr hübsch bist, haben die Damen zugesagt, sich deinem Urteil zu unterwerfen. Nimm also, so befiehlt Jupiter, diesen goldenen Apfel und gib ihn der, die du zur schönsten erklären willst. Ausgeschlossen. Du weigerst dich. Unbedingt, denn wenn ich eins dieser Fräulein zum Schönsten erkläre, nenne ich damit die beiden übrigen hässlich. Und mit einer Freundin mache ich mir zwei Feindinnen. Wie, hast du noch nie einem Mädchen gesagt, es sei das Schönste von allen? Hunderten, aber doch nicht in Gegenwart anderer. Mein lieber Mann, zanke nicht, Jupiter will es so. Und wenn ein hohes Amt auch sicher Gefahren birgt, so wird auch ebenso sicher etwas für dich dabei herausspringen. Also sei's. Auf dem Berge Ida stritten drei Göttinnen hin und her. Wer wohl aus ihrer schönen Mitten wohl die allerschönste wär? Evo, die jungen Damen aus auf einen jungen Mann. Evo, die jungen Damen wenden drollige mit. Drollige Mittel an. Da im Holz ein schöner Knabe, Herr, sie müssen Richter sein. Und verleihen die Siegesgabe an die schönste von uns dreien. Gut, sprach er, ich will's entscheiden, aber ehrlich sei das Spiel. Drum bitt ich, sich zu entkleiden. Evoe, der Schleier fiel. Ola, die jungen Damen in Paris und in Korinth. Ola, die jungen Damen machen Sachen, die eigen sind. Machen Sachen, die eigen sind. Sie sind zu schön. So viel Schönheit auf einmal verwirrt mich. Vielleicht ginge es, wenn ich sie einzeln spreche. Sprach die Juno. Hör ein wenig, reich bezahl ich dir dein Obst. Über Asien wirst du König, wenn du mich vor jeden lobst. Evoe, die jungen Damen wenden drollige Mittel an, sprach Minerva. Viele machten dich zum Herrn in ihrem Bett. Ich mach dich zum Herrn der Schlachten, weil ich gern den Apfel hätt. Evoe, die jungen Damen scharf auf einen jungen Mann wenden drollige Mittel an. Venus bot und wurd gewählet, Helena als Honorar, die doch leider längst vermählet mit Herrn Menelaos war. Evoe, die jungen Damen aus auf einen jungen Mann. Evoe, die jungen Damen wenden drollige Mittel an, wenden drollige Mittel an. Jupiter hungert zu Sparta und fett wird die Göttin der Herzen. Dass die Liebe ergötzt, fürchterlich spricht sich's herum. Wir drängen Jupiter und zwar die zum Altar. Wir drängen Jupiter und zwar die zum Altar. In großer Schar. In großer Schar. damit nur keiner fehlt. Wenn man uns zählt. Gott mit dem großen Bart. Gott mit dem gelben Bart. Es sei, was wir erspart. Dir, Jupiter, geweiht. Philokemos! Tempeldiener! Großer Augur. Schaff den Trödel ins Lager. Zu viel Blumen. Ach, wo sind die fetten Jahre des Überflusses? Wo sind die Kälber? Wo sind die Hammel? Die gläubigen, großer Augur, die opfern ja alle der Venus. Seit sie diese Geschichte hat verbreiten lassen, wie sie auf dem Berge Ida über Juno und Minerva den Sieg davon getragen hat, ist sie ganz unmenschlich populär geworden. Könnten wir für Jupiter nicht auch so eine schöne Anekdote rausgeben, die ihn populär macht? Populär, Hund? Jupiter populär. Jupiter ist nicht populär. Er ist gefürchtet. Aber ach. Ist er es noch? Helena selbst, die Königin, opfert heute der Venus. Ein gekrönetes Weib ist sie doch immer ein Weib. Sieh, es lag der schöne Adonis, der geliebte Buhle der Venus, von dem Zahn des Krieges zerhauen und sein Blut und sein Blut und sein Blut färbt die Rosen am Zaun. Wir weinen Adonis bittere Tränen deiner Not. O Venus, du fühl unser Sehnen, die Liebe stirbt, die Liebe ist tot. Wie waret ihr euch gut und teuer, Adonis und Venus, ach, wie sehr. Auch in uns brannt das süße Feuer, das Feuer, ach, es brennt nicht mehr. Für uns liebende Göttin, uns Liebe zu geben. Für uns liebende Göttin, uns Liebe zu geben. Denn das Leben ist lieb. Denn Leben ist Leben, denn das Leben ist lieb, denn Leben ist Leben. Die Gegenwart ist nichts als Brüder, Leidenschaft schweigt und das Herz bleibt stumm. Die Küsse matt, die Triebe müde, Verlangen bringt uns fast um. Für uns flehende Göttin, uns Liebe zu geben. Für uns flehende Göttin, uns Liebe zu geben. Denn das Leben ist lieb, denn Leben ist Leben. Denn das Leben ist lieb, denn Leben ist Leben. Oh, diese Venus, wie ich sie hasse. Ich bin ihr Feind, umso mehr als ich. Wäre ich nicht ihr Feind, Lust genug hätte, ihr Freund zu sein. Nieder und zum Styx mit ihr. Eine Dirne ist sie. Eine Buhlerin, schlimmer als all die anderen. Geboren aus dem Schaum des Ozeans. Das sind Familienverhältnisse. Sie hat nicht mal eine Mutter. Schaudernd mit Kalchas bespricht ihr Verhängnis die Tochter des Atreus. Zwar werde Schauder echt, spräch sie vielleicht nicht so viel. Auf ein Wort, großer Augur. Gern, Tochter der Leder. Jener Vorfall auf dem Berg Ida. Ich sage nicht, dass ich den ganzen Tag daran denke, aber ich denke den ganzen Tag nicht daran. Verstehen Sie, es ist sehr mühsam, von morgens bis abends an eine Sache nicht zu denken, insonders vor dem Einschlafen. Ist es wahr, dass Venus einem Schäfer die Liebe der schönsten Frau der Welt versprochen hat? Es scheint amtlich. Wer kann da gemeint sein? Majestät würden mir nie vergeben, wenn ich annehme... Dass ich? Dass eine andere als Sie. Grausame Götter, entweder bin ich nicht die schönste Frau der Welt oder aber eine Ehebrecherin, da ist es wieder. Was? Das Verhängnis, das auf mir lastet. Das ist nun einmal nicht anders. Gewöhnliche Leute haben einen Lebenslauf. Personen von Stand haben ein Verhängnis. Kalchas soll Paris jetzt beistehen. Er will es durchaus nicht und muss es. Heftig wedelnd, der Hund, sucht er die Stelle zum Biss. Mein Herr? Lieber Mann! Ich suche den großen Tempel. Der Venus. Woraus schließen Sie das? Aus Ihrer glatten Haut und großen Nase und daraus, dass Sie ein Schäfer sind. Gut gefolgert, aber doch falsch. Ich will zum Jupiter. Aha. Mein teurer Freund, das ist natürlich etwas ganz anderes. Sie wollen zum Jupiter. Nun, ich bin es selbst. Jupiter? Ich bin Kalchas, des Jupiters großer Augur. Dann, mein Herr, sind Sie derjenige, den ich suche. Venus schickt mich. Venus? Zu mir? Sie haben keinen Brief von Venus erhalten? Wir stehen nicht in Korrespondenz. Sonderbar. Die Taube ist vor mir aufgebrochen. Sie wird irgendeinem Liebhaber begegnet sein. Sehen Sie, Venus beschäftigt natürlicherweise nur Verliebte. Das erschwert ein wenig die organisatorischen Dinge. Ah, aber hier ist sie. Und hier ist der Brief. Nun, was steht drin? Einer wird kommen mit goldenen Haaren, ein Jüngling von 20. Teuer wart er und lieb uns, der Tochter des Schaums. Tief und begründet ist sein Urteil in Fragen der Schönheit. Darum versprachen wir ihm höchste Schönheit zum Lohn. Kalchas also wird ihm die göttliche Helena zeigen und den Weg in ihr Bett. So lautet unser Befehl. Prinz Paris. Ich nehme an, dass Sie den Befehl der Göttin ausführen werden. Was soll das? Warum schreibt sie mir, dem Diener des Jupiter? Sie haben die besten Verbindungen bei Hof. Werden Sie gehorchen? Wie kann ich? Menelaos ist für mich kein Herrscher. Er ist ein Freund. Sie werden nicht gehorchen? Jupiter ist der oberste der Götter. Venus, eine untergeordnete Gottheit. Also nicht. Wenig indes schützt die Gnade der Großen vor den Nachstellungen der Mittleren. Ich werde gehorchen. Halten Sie sich im Schatten dieses Tempels. Ich werde Sie mit der Königin bekannt machen. Und den König. Mit seinen schmutzigen Absichten. Hüte dein Lamm, gehörneter Wolf. Ja, das ist es. Vor dem reißenden Schäfer. Ja. Philokemus! Großer Augur. Da, nimm. Was ist dies? Was schon, Dummkopf? Das heutige Orakel. Paris und Helena sehen sich und stehen gleich dem dürstenden Landmann, der um ein Schauerchen bat und eine Sintflut bekam. Irgendetwas müsste eigentlich an ihr sein. Vielleicht hat sie hübsche Füße oder kleine Ohren. Nun, wenn sie nichts hat, sie hat einen gewissen Ruf. Und ihre Eroberung bringt einen weiter in der schönen Welt. Oh, Venus! Kalchas? Königin. Wer ist dieser schöne junge Mann? Ein Fremder. Doch was ist sein Beruf? Schäfer. Schäfer. Nun, wenn er nur ein Schäfer ist und keine Person von Rang, dann ist er ja ungefährlich. Verlassen Sie uns, lieber Augur. Ich will mich der ungefährlichen und unschuldigen Laune hingeben, mit diesem Schäfer, der unstreitig äußerst hübsch ist, ein wenig zu plaudern. Wie Venus. Wie Eure Majestät befehlen. Aber ich werde Ihnen die Suppe, meine Herrschaften, die ich Ihnen unter Zwang angerührt habe, zu versalzen wissen. Warum bin ich so verwirrt? Mir ist, als hätte sich etwas Verhängnisvolles ereignet. Das ist die Frau, die mich lieben soll? Aber ich liebe sie ja selbst. Oh, himmlische, die Klausel stand nicht im Vertrag. Schöner junger Mann. Prinzessin? Ich vermag kaum zu reden. Meine Zunge meutert gegen die Regierung meines Willens und folgt nur mehr meinem Herzen. Was sage ich nur? Irgendetwas Belangloses. Schöner junger Mann. Wer sind Sie? Ein Schäfer. Götter. Ich muss nun wieder etwas sagen, irgendeine Nichtigkeit. Schäfer? Wo ist denn Ihre Herde? Irgendwo. Im Gebirge. Warum haben Sie sie verlassen? Prinzessin, heute findet die öffentliche Auslegung des Jupiter-Orakels statt. Ich will mich auch daran versuchen, denn ich habe die Hoffnung, mich auszuzeichnen. Durch Ihre Schönheit? Durch meinen Verstand. Vergessen wir nicht Ihre Schönheit. Ich würde nicht auf diesen Gegenstand zurückkehren, wenn Sie irgendetwas anderes als ein Schäfer wären. Aber bei Ihnen hat das keine Folgen. Sie sind sehr schön. Ich kann meine Blicke nicht von ihm losreißen. Sie fesseln mich an ihn wie Taue. O Verhängnis, in welch furchtbar angenehmer Gestalt erscheinst du mir da. Welche Stärke liegt in so einer Schwäche? Meine Knie? Wenn ich mich nicht augenblicks entferne, liege ich in der nächsten Sekunde an seinem Herzen. Mein Herr, Staatsgeschäfte nehmen mich in Anspruch. Werde ich Sie wiedersehen? Vielleicht. Voll ist Sparta von Helden, nämlich sie sagen, sie seien's. Was von sich selbst einer sagt, dafür nimmt man ihn auf. Es nahmen schon zur Blasmusiker sich die Heroen der Antike. Da, Leute, schaut und hört, wie laut all das Schmiedeeisen klirrt. Vollzählig sind wir erschienen, vollzählig sind wir erschienen. Hoffen, dass einer von ihnen vom Wagen fallen wird. Wir sind die ehernen Eichen, ehernen Eichen, ehernen Eichen, Ajax 1 und 2. Ajax 1 und 2. Wir tun uns unerhört gleichen, unerhört gleichen, unerhört gleichen, wie ein Ei dem Ei. Wie ein Ei dem Ei. Vier Arme, die nimmer weichen und kein Kopf dabei. Wir sind die Ehernen-Eichen, Ehernen-Eichen, Ehernen-Eichen, Ajax 1 und 2, Ajax 1 und 2. Wir sind die Ehernen-Eichen, Ehernen-Eichen, Ajax 1 und 2. Wir sind die Ehernen-Eichen, Ehernen-Eichen, Ajax 1 und 2. Ich bin der Erste im Kampfe, Erste im Kampfe, Erste im Kampfe, bin der Held Achill. Großer Held Achill. Bevor von Blut ich nicht dampfe, Blut ich nicht dampfe, Blut ich nicht dampfe, wird mein Herz nicht still. Wird mein Herz nicht still. Wo Vincent ich niederstampfe, wenn ich ausgehen will. Ich bin der Erste im Kampfe, Erste im Kampfe, Erste im Kampfe, bin der Held Achill, bin der Held Achill. Ich bin der Erste im Kampfe, Erste im Kampfe, bin der Held Achill. Ich bin der Erste im Kampfe, Erste im Kampfe, bin der Held Achill. Bin Menelaos der Gatte, Laos der Gatte, Laos der Gatte von der Helena. Die schöne Helena. Als ich das Weib noch nicht hatte, Weib noch nicht hatte, Weib noch nicht hatte, wie gut ging's mir da. Wie gut ging's ihm da. Allein lieg ich auf der Matte jede Nacht beinah. Man wird nicht ungestraft Gatte, ungestraft Gatte, ungestraft Gatte von der Helena. Von der Helena. Man wird nicht ungestraft Gatte von der Helena. Man wird nicht ungestraft Gatte von der Helena. Will meinen Namen nicht nennen, Namen nicht nennen, Namen nicht nennen, bin Agamemnon. Ist Agamemnon. Ein jeder Grieche muss kennen, Grieche muss kennen, Grieche muss kennen, meinen Bariton. Seinen Bariton. Die Fürsten Europas flennen unter meinem Thron. Brauch keinen Namen zu nennen, Namen zu nennen, Namen zu nennen. Bin Agamemnon, bin Agamemnon. Brauch keinen Namen zu nennen, Namen zu nennen. Bin Agamemnon, brauch keinen Namen zu nennen, Namen zu nennen. Bin Agamemnon. Agamemnon, er will den Gang der Geschichte voraussehen. Leider macht nicht er sie, leider machet sie ihn. Könige und Völker Griechenlands, wir haben uns versammelt, um das jährliche Orakel des großen Jupiters zu vernehmen. Die Vorhersagen des Orakels. Agamemnon, er will den Gang der Geschichte voraussehen. Leider macht nicht er sie, leider machet sie ihn. Könige und Völker Griechenlands, wir haben uns versammelt, um das jährliche Orakel des großen Jupiters zu vernehmen. Die Vorhersagen des Orakels sind von unfehlbarer Weisheit, wenn man sie richtig versteht. Sie treffen immer ein. Wir haben sie auch jedes Mal verstanden, nachdem sie eingetroffen waren. Es war hinterher so leicht, sie zu verstehen, wie es vorher unmöglich war. Ja, nun aber sind wir gewillt, eine höchst mutige Neuerung einzuführen. Wir wollen versuchen, das Orakel zu verstehen, bevor es sich bewahrheitet. Ah. Hierfür freilich benötigen wir eine bestimmte Eigenschaft. Dings da. Geist. So ist es. Wir haben starke Männer. Ich bin stark. Der hitzige Achill ist stark. Die beiden Ajaxe sind es. Selbst Menelaus, wenn man will. Was wir nicht haben, sind Leute von Geist. Das ist wahr! Das ist wahr! Griechenland verdummt! Das ist wahr! Das ist wahr! Wir haben Könige, Generäle, Priester, Bergwerksbesitzer, Plantagenhalter, Kaufleute, Dichter, Philosophen, Schriftsteller, alles! Nur nicht Leute von Geist! Das ist wahr! Das ist wahr! Das ist wahr! Und doch, bei den unsterblichen Göttern, irgendwo muss es sie doch geben! Es gibt sie doch in anderen Ländern! Selbst bei den Barbaren des Ostens gibt es sie! Wir sagen, es gibt sie auch hier. Wir müssen sie nur entdecken. Goldene Worte. Eine Olympiade des Geistes. Also, und der Preis? Ein Lorbeerkranz aus der Hand der Königin. Jeder, der sich imstande fühlt, den unfehlbaren Text des Gottes auszulegen, denn der Text ist unfehlbar, nur seine Ausleger können irren, mag freisprechen. Die Könige, die Dichter, die Schäfer. Der Schäfer, wo ist er denn? Sie meinen, Madame? Nichts. Setz dich doch, liebes Kind, setz dich. Die Dichter, die Schäfer, kurz, alle sind zugelassen. Denn so deutlich es sich versteht, dass Männer von Geist unfähig sind, die Regierung auszuüben, so deutlich stellt sich leider heraus, dass wir ihre, im Abstand von einigen Jahren, doch immer wieder einmal bedürfen. Kalchas feine Warnung, sie wird von keinem verstanden. Wenn du zu Flachköpfen sprichst, Freund, mach es weniger spitz. Hört den Schaum der Fallen, was der Wolken rollen, spürt es Gottes Nähe, Jupiter mit Grollen wird verkünden wollen, ein Kommuniqué. Hüte dein Lamm, gehörneter Wolf, vor dem reißenden Schäfer. Sonst ist ihm süßer Tod dir saures Leben bestimmt. Rette dein Lamm nun, das ist einfach. Du kennst die Bedeutung, König Lakedämons. Es ist kinderleicht, hörte dein Lamm. Natürlich, Lämmer muss man hüten. Es liegt auf der Hand, Lämmer, meine Herrschaften, haben das an sich. Jawohl, man hütet sie. Und weiter? Weiter nichts. Das gibt uns einen Vorgeschmack. Ich muss sagen, das ist wieder eines von den allerverzwicktesten Mysterien. Zu denken, dass uns nach einem Jahr alles klar sein wird, wie die Sonne. Aber frisch, wer will sich dran wagen? Wie ein Ajaxe? Bitte sehr. Ich sage... Es ist ein Druckfehler. Die Worte sind klar. Wenn man sie umstellt, es heißt... Hüte dein Lamm, Schäfer, vor dem reißend gehörneten Wolfe. Hüte dein gehörnetes Lamm, Wolf, vor dem reißenden Schäfer. Was für ein Unsinn, reißender Schäfer. Abgeschmackt, ein gehörneter Wolf. Wir mischen es noch einmal. Dann stimmt es. Hüte dein gehörnetes Lamm, Schäfer, vor dem reißenden Wolf. Allerdings, das gibt einen Sinn. Aber einen sehr platten. Es ist leicht, einen Text brauchbar zu machen, indem man ihn ändert. Aber die Worte des Gottes geben einen Sinn, so wie sie sind. Zumal, wenn Ihre Meinung so deutlich ist. Und Sie wüssten sie, Fürst der Myrmidonen. Natürlich. Es heißt, Achill ist der erste Held Griechenlands. Und wie leiten Sie das ab? Gar nicht. Aber wer es bestreitet, kriegt eins in die Fresse. Er soll nur kommen. So interpretiert er alles. Nun, obgleich der Held Achill uns da eine unstreitige Wahrheit gesagt hat, bezweifle ich doch, ob es dieselbe Wahrheit ist, die uns Jupiter in seinem Orakel verkündet. Vernehmen Sie, o Landsleute, meine abschließende Meinung. Diese beiden Verse da geben überhaupt keinen Sinn. Und dass sie keinen Sinn geben, das, so sage ich, Agamemnon, König der Könige, das ist der Sinn. Der Gott will, dass seine Absicht im Dunkeln bleibt und da Orakel sich immer füllen, ob man ihre Bedeutung erraten hat oder nicht, so scheint es mir wirklich völlig überflüssig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Und so, arm an Wissen, doch reich an Demut, beschließen wir, diese erhabene Stunde. Paris deutet den Götterspruch und auf die falscheste Weise. Held zugleich und Prophet, macht er die Deutung auch wahr. Entschuldigen Sie. Wer spricht da? Der Schäfer. Ich habe eine Erklärung. Junger Mann, ich bin gewohnt, Schlussworte zu halten. Ich auch, tapfer Agamemnon. Sprich, tapferer Schäfer, wie ist dein Name? Ich möchte ihn nachher nennen, denn ich will den Kranz des Sieges allein meinem Geist verdanken. Junger Vermessener! Welche Keckheit! Sie wagen es, sich als den Klügsten zu rühmen. Sehen Sie, der Sinn des Orakels ist vollkommen klar. Es sagt, König Menelaus muss sofort nach Kreta abreisen. Wie das? Nun, der gehörnte Wolf, das ist selbstverständlich Menelaus. Selbstverständlich, hä? Vielleicht versteht es sich selbst, ich verstehe es nicht. Mit Raubtieren sind in der dichterischen Sprache immer Helden gemeint. Aber warum Menelaos? Der Wolf ist gehörnt. Götter! Die Hörner versinnbildlichen die Zacken einer Krone. Und ein gehörnter Wolf, das ist also ein gekrönter Held. Und da es sich um das königlich-spartanische Staatsorakel handelt, handelt es sich natürlich um den König Spartas. Das leuchtet ein. Vor wem aber soll sich Menelaos hüten? Vor dem reißenden Schäfer. Auch das ist mühelos verständlich. Mancher trägt ein Schäfergewand und ist doch ein anderer, ein Schurke vielleicht, im Begriff, ihm sein Lamm zu rauben. Sein Liebstes. Sie sprechen sehr überzeugend, Schäfer. Aber wer ist das Lamm? Wir. Nun, was ist es, Menelaos Liebstes? Was ist jedes aufrechten Hellenen Liebstes? Natürlicherweise nur eins. Hier bleibt das Herz weg. Sein Geld. Was ist mit meinem Geld, Herr? Wer trachtet danach? Auf meiner Reise nach Sparta, o König, vernahm ich, dass die Bank von Knossos wackelt. Minos, der Direktor, und keiner als er kann mit dem reißenden Schäfer gemeint sein, hat sich da einiger Übergriffe schuldig gemacht und so wird alles hell. Wenn Minos nicht gehindert wird, sich das Geld des Menelaos durch die Gurgel zu jagen und ihm so den süßen Tod zu bereiten. Den süßen Tod? Den süßen Tod, Madame. Dann, o Erhabener, wird der Rest ihrer Tage sauer sein. Dies sage ich, Paris, Prinz von Troja. O Himmel, o Himmel, es ist der Mann mit dem Apfel, der Mann mit dem Apfel. Ich bin der Mann mit dem Apfel. Es ist der Mann mit dem Apfel. Es ist der Mann mit dem Apfel. So, Sie sind von Stand. Wahrhaftig, Herr, das ist mir lieb. Man denke, Helena hätte den Lorbeer auf die Stirn eines Schufts setzen müssen. Bekränzen Sie ihn, Madame. Ich tu's von ganzer Seele. Beim Orkus. Meine Warnung wurde nicht verstanden. Venus hat mich besiegt. Das ist schlecht. Oder nicht? Nicht so schlecht, vielleicht. Denn wenn Paris wirklich mit Helena und gesetzt es käme heraus, ja, dann wird dieser Triumph, wie es nicht selten vorkommt, der frechen, unbotmäßigen und aufrührerischen Göttin ein für allemal das allzu weise Genick brechen. Es war ein Fehler von mir, mich dem Befehl der Venus zu widersetzen. Es sind überhaupt nur Dummköpfe, die sich den Befehlen der Mächtigen widersetzen, um sie zu ruinieren. Ist genug, ihre Befehle treu zu erfüllen. Und nun, Freund Menelaos, reisen Sie ab. Je schneller, je besser. Ich werde mich, wenn Sie es wünschen, Ihrer Gattin annehmen. Würdiger Freund, ich danke Ihnen für alles, was Sie für mich getan haben und vielleicht noch tun werden. Der Götter willen, o Griechen, höret ihn. Dieses ist Jupiters, Jupiters Verlangen. Dass er Menelaus verreist, für einen Mond nach der gebirgigen Insel Kreta. Nach Kreta, Schiff Ahoi? Ja, das ist eine göttliche Idee. Recht gute Reise, mein bester Freund. Allerdings, es kommt etwas unvermittelt. Der Götter Wille, gut, er ist doch der meinige. Aber nichts ist vorbereitet für so schwerwiegende Verhandlungen. Kein Abschiedskomitee, kein Bordkomitee, kein Empfangskomitee. Kommen Sie, Fürst, zu Schiff. Schätzchen, fahr nur erst. Hauptsache, dass du fährst. Der heut im See sticht der König, See sticht der König, See sticht der König, ist nicht eben schlau. Ist nicht eben schlau. Zwar, wenn er anfährt, er stöhnig, anfährt, er stöhnig, anfährt, er stöhnig, aber nur zur Schau. Aber nur zur Schau. Wie schnell wird die Zeit eintönig einer Ehefrau? Der heut in See sticht der König, See sticht der König, See sticht der König, ist nicht eben schlau, ist nicht eben schlau. Fahr ab, fahr ab, fahr ab. Fuck. fahr nach Kreta, fahr nach Kreta, fahr nach Kreta, trau dem Barometer und die Gründe später. Fahr, fahr, fahr nach Kreta, fahr nach Kreta, fahr nach Kreta, fürchte, hält dich nicht kühn aufs Meer hinaus. Was das Herz dir bricht, wartet erst zu aus. Fürchte, hält dich nicht kühn aufs Meer hinaus. Was das Herz dir bricht, wartet erst zu aus. Helena Hart des Geliebten, geplagt von zwei feindlichen Feuern. Denn das Gewissen, es brennt und es brennet das Fleisch. Diese Robe, Madame, wirklich, sie ist unmöglich. Ich werde dieses Kleid anbehalten. Ganz ohne Ausschnitt. Ich werde dieses Kleid anbehalten. Schon die einfachste Etikette erfordert, dass eine Frau, deren Gatte nicht zugegen ist, sich mit Zurückhaltung kleidet. Ich werde dieses Kleid anbehalten. Aber Sie werden Herrn Paris empfangen. Vielleicht. In dem geschlossenen Kleid? Warum? Weil ich vorhabe, mich stark zu wehren und mir, falls ich unterliege, Gewissensbisse zu machen. Und warum das, Madame? Warum? Warum? Warum streut man Pfeffer an die Suppe? Dem Herzen folgen gilt als Sünde. Der Liebeweg ist dornenvoll. Doch gibt es auch die besten Gründe, immer für das, was man nicht soll. Wie ging es meiner Mutter Leda? Mit meinem Väterchen, dem Schwan. Sein Herz war schwarz, weiß war die Fee. Sie musste tun, was sie getan. Sie musste tun, was sie getan. O Venus, glaub, wenig froh ist, der liebt, solange es Götter, ja Götter noch neben dir gibt. O Venus, glaub, wenig froh ist, der liebt, solange es Götter, ja Götter noch neben dir gibt. Gescheiter wär's, die Triebe dämpfen und glücklich meiden, was gefällt. Sonst heißt es gegen Götter kämpfen, ja gegen Götter und die Welt. Zweideutig ist der Schönheit gar, aber und schwer anders als andere sein. Weil ich so viel Verehrer habe. habe, bin ich so sehr mit mir allein, bin ich so sehr mit mir allein. O Venus, glaub, wenig froh ist der Liebt, solange es Götter, ja Götter noch neben dir gibt. O Venus, glaub, wenig froh ist der Liebt, solange es Götter, ja Götter noch neben dir gibt. Ach, das Wiedersehen endigt statt in Glück in Verstimmung. Schwer ist, Liebende, groß wie eure Liebe zu sein. Guten Abend, Prinz. Guten Abend, Madame. Sie betrachten meine Toilette. Ja, Madame, da es sonst wenig zu betrachten gibt. Was gibt es Neues im Theater von Troja? Hier gibt es auch nichts Neues im Theater. Sagen Sie, Madame, hatten Sie mit einem Mann zu tun, der einen Entschluss gefasst hatte? Es mag mir entgangen sein, mein Herr, denn gewöhnlich war ich es, die die Entschlüsse fasste. Setzen wir uns, Madame. Die Göttin versprach mir die Liebe der schönsten Frau der Welt. Wie trägt man die Tunika in Troja, Prinz, wieder länger? Die Göttin versprach mir die Liebe der schönsten Frau der Welt. Als ich sie erblickte, war ich sicher, dass sie es wären. Indessen sie sträuben sich, das lässt Zweifel in mir aufkommen. Wie? Ziererei verstimmt mich. Vielleicht täten Sie besser, mein Herr, Ihr Urteil auf Gegenstände zu beschränken, denen gegenüber Sie weniger von Stimmungen abhängen. Ach, was für ein geschraubter Stil. Dass ein durchschnittlicher Mensch sich eines geschraubten Stils bedient, begreife ich. Aber ich, Madame, der ich über drei Göttinnen geurteilt habe. Ich liebe Sie. Aber mein guter Ruf. Ach, wir fallen zurück in den geschraubten Stil. Meine Entschlossenheit. Glücklicherweise wird sie von einer Theorie gestützt. Es gibt drei Mittel, das Herz einer Frau zu gewinnen. Das erste? Die Liebe. Wollen Sie mich lieben? Nein. Gut, lassen wir das beiseite. Das zweite ist die Gewalt. Sie werden es nicht wagen. Sie werden sehen. Oh, wie er mich liebt. Angebetete. Die Königin hat geläutet. Es ist nichts, Baris. Ich wollte sehen, ob du dem Mann bist. Das dritte Mittel? Das dritte Mittel, Madame, ist die List. Adieu. Die List, das ist unverschämt. Die Liebe, gut. Dabei habe ich mitzureden. Die Gewalt, gut, dabei habe ich sehr viel mitzureden. Aber die List, was fällt diesem jungen Menschen ein? Es zeugt von sehr wenig Verstand, eine Frau durch List besiegen zu wollen. Kalchas mästet das Laster, doch im Gewande die Tugend, wie der Bauer das Schwein, im Gewande das Beil. He, Kalchas! Elender Sklave, wie redest du mich an? Oh, Prinz Paris, sie als nackter Sklave. Oh, ihre Verkleidung ist meisterhaft. Jeder Mann wird auf sie hereinfallen. Und jede Frau. Sie werden mich also durch die Wachen schmuggeln? Nein. Herr, der Befehl der Venus. Ich werde sie vielmehr selbst als Wache einteilen. Warten Sie im Hof. Kalchas! Majestät. Wie lange soll ich mich noch in meinem eigenen Palast versteckt halten? Gedulden Sie sich noch, Majestät. Aber wie lange? Sie schecken mich nach Kreta. Sie holen mich im letzten Moment wieder von der Galeere und raten mir, mich versteckt zu halten bis... Ja, bis wann eigentlich? Es dauert nur mehr kurz, Majestät. Ich werde es selbst sehen, aber was ich selbst sehen werde, verschweigen Sie. Nun, man wird sehen. Kalchas! Ich kann! Nicht länger warten! Ich komme! Ich warte nicht mehr lang. Majestät. Eins nach dem anderen. Endlich im Bette vereint liegen jetzt so Helena und Paris. Weil nicht sündigt, wer schläft, nehmen sie alles für Traum. Wie die Akazien duften. Nun, es ist eine Frage der Jahreszeit. Und dieser unglaubliche Mond. Nun, es ist eine Frage der Tageszeit. Aber was ist das für ein Getrampel? Kalchas. Königin, die Wache, wie befohlen. Ach ja, die Wache. Sie waren sehr eifrig, Augur. Paris hat, wie ich sehe, keine Möglichkeit. Nicht die geringste. Dann kann ich also in Ruhe schlummern. In aller Ruhe. Dann bitten Sie Jupiter wenigstens, mir einen schönen und zärtlichen Traum zu senden. Majestät, verlassen Sie sich ganz auf uns. Träume sind unsere Spezialität. Oh, Paris. Sie ist eingeschlafen. Prinz, Sie können auftreten. Vortrefflich, Augur, Sie können abgehen. Wie Sie wünschen, Prinz. Aber ich weiß eine Nische, wo ich die beiden belauschen kann. Schöne Helena. Bist du hier? Ja, Liebste. Oh, wie glücklich bin ich, zu wissen, dass er hier ist und dass er unmöglich hier sein kann. Was sagt sie? Es ist der Traum, den mir Kalchas versprach. Was bin ich, ein Traum? Bin ich aus Einbildung gemacht? Rollen Vorstellungen in meinen Adern? Werde ich durch ein Blinzeln der Lieder aus der Welt gejagt? O Frauen, immer wünscht ihr das, was geschieht, zugleich nicht geschieht und bekleidet die nackte Wahrheit mit zierlichen Worten wie mit spitzen Hemdchen. Aber von mir aus träumen wir. Wir werden beide auf unsere Kosten kommen. Ihr gefällt der Name und mir die Sache. Schöne Helena. Götter, ach, dieses Bild. Welch entzückender Traum, welch beglückender Traum. Sein Gesicht. Schön und mild, meinem Wunsch hat die Nacht die Erfüllung gebracht. Oh, süßes Träumen, oh, süßes Träumen, ah. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Es ist ein süßer Liebestraum aus Fantasie. Aus Fantasie. Ein holder Schauer. Die blaue Nacht. Die blaue Nacht. Die blaue Nacht. Nur ist sein Raum. Lieb mich. Lieb mich. Lieb mich. Lieb mich. Genieß seine flüchtige Dauer. Herr Paris, sagen Sie, ich frage nicht den Prinzen, ich frage nur den Schäfer. Mir wäre sehr lieb zu wissen, es ist ja nur ein Traum, nicht wahr? Das gibt mir den Mut zu fragen. Herr Paris, bin ich auch so schön wie Venus, wie Sie zögern? Madame, es wäre ungerecht, gerecht zu sein. Wenn ich, wie ich gestehen muss, mehr Schönheiten an Venus erblickte, so mag es daran liegen, dass ich überhaupt mehr an jener Dame erblickte. Ich verstehe. Ich sah... Nun, was? O Helena, Geliebte meines Herzens, ich sah die Schulter der Venus, kaum verhüllt von der Flut der blonden Haare. Welch eine Schulter, weiß voll, rund. Welch eine Lust zu urteilen. Nun, da es ja nur ein Traum ist. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Es ist ein süßer Liebestraum. Aus Fantasie. Aus Fantasie. Ein holder Schauer. Die blaue Nacht, die blaue Nacht, nur ist sein Raum. Lieb mich, lieb mich, lieb mich, genieß seine flüchtige Dauer. Es ist schändlich, rufe ich Menelaos, ich rufe ihn nicht, es ist noch nicht schändlich genug. Nun schnell, urteilen Sie. Prinzessin, sehr erfreulich. Wie erfreulich? Die Umstände, Madame. Vielleicht unter anderen Umständen wären sie doppelt schön. Venus ist schöner. Was ist Schönheit als das Versprechen eines Genusses? Und was ist ein Versprechen gegen die Erfüllung des Versprechens? Sehen Sie, Venus war nicht so ungeschickt, mich nach meiner Meinung zu fragen, bevor sie mich nicht in den Schatten einer blühenden Tamarinde gezogen. Und du dort? Ja, es ist darum, dass ich Venus unübertrefflich finden muss. Nun, da es ja nur ein Traum ist. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Es ist ein süßer Liebestraum. Aus Fantasie. Aus Fantasie. Ein holder Schauer. Die blaue Nacht. Die blaue Nacht. Die blaue Nacht, nur ist sein Raum. Lieb mich, lieb mich, lieb mich, lieb mich, genieß seine flüchtige Dauer. Zeit für den König. Eintritt der Gatte und Fürst. Es ist peinlich, zumal für ihn selber. Der du nirgends sonst klopfst, an deinem Schlafzimmer tust. Hä? Mein Gatte! Oh, so war es am Ende doch kein Traum? Ein Traum? Weh? Hatten Sie eine gute Reise, mein Liebster? Ja, sicherlich. Doch, Madame dieser Sklave... Sie sind sehr zeitig zurück. Ja, nicht wahr? Sein Rücken kommt mir bekannt vor. Der Wind war anscheinend günstig. Es ist Herr Paris. Hatten Sie eine gute Reise, mein Freund? Herr Paris? In dieser Stunde? Bei meiner Frau? Sie sehen, ich bin es. Zur Hilfe! Zur Hilfe! So schreien Sie doch nicht. Sie sehen, ich schreie. Mein Herr, in solch einem Fall vergessen Sie nicht, Sie sind der Ehemann. Was bin ich? Der Ehemann. Ha! Zur Hilfe! Aber Mr., alle Könige sind da, sie schlafen nebenan. Die Könige? Wenn sie Lärm machen, werden sie kommen. Ja, sie sollen kommen, das will ich gerade. Zu mir, Könige Griechenlands! Zu mir! Da, sie haben sie aufgeweckt. Irrtum, Prinz. Ich habe sie aufgeweckt. Sie, Herr Kalchas. Ja. Ach, liebe Vettern, helft mir schnell. Gegen den, der so mich betrug. Hinweg, hinweg, Rebell. Nie vergebens, das Schwert ich zog. Soll ich das höchste Glück nicht spüren? Oh nein, ich lasse nicht von ihr, nicht von ihr. Ich kehr zurück, sie zu entführen. Hinweg, Sifilu, sie übler Kavalier. Hinweg, Sifilu, sie übler Kavalier. Oh geh, meine Lieb geht mit dir. Ich fürcht ihre Wut, mein Verführer, mein Getreue. O, hüt es mir gut, dieses Antlitz, das mir treue. Hinweg, Sündenbrot, unser Haus will er entehren. Die Tat fordert Blut. Herr, Sie sollen sich weiter scheren. Ach, die scharfen Hunde, zur Jagd man euch trägt, doch die Schäferstunde der Rache einst schlägt, brüllt man mich heut nieder, das machen wir wett. Wir sehen uns wieder, wir sehen uns wieder, Storholzer Fürst in deinem Bett. Auf ihn alle, werft ihn aus dem Tor, schwärzig steigt die Galle mir im Hals empor. Auf ihn alle, werft ihn aus dem Tor, schwärzig steigt die Galle uns im Hals empor. Ja, schreien sie nur laut, denkt so viel entehren. Ich weiß, weiser Laut, ein sie sollen sich weiter scheren. Majestät, ziehen Sie die Folgerungen. Rücksichtslos. Welche? Schließen Sie den Tempel der Venus. Und der Krach schlägt Wellen bis oben, entzweiet die Götter. Leider, was man auch treibt, man vertritt ein Prinzip. Gewaltiger Jupiter ist nah an Juno und Minerva, sie wollen sich beschweren. Über Venus? Ja, o Allwissender. Über wen schon? Venus ihrerseits beschwert sich über die beiden anderen Göttinnen. Ich denke, diese Sache habe ich durch das Urteil des Paris entscheiden lassen. Es gibt Sachen, die erst schlimm werden, wenn man sie entscheidet. Hier sind sie. Guten Tag, Juno, liebe Gemahlin. Guten Tag, Tochter Minerva, wie geht es deiner Mutter? Guten Tag, Tochter Venus, wie geht es deiner Mutter? Ihr schweigt. Venus verführt Helena zum Ehebruch. Ja, wer ist Helena? Deine Tochter. Meine Schwester. Und meine. Grässlich, ist denn in diesem Erdteil jeder mit jedem verwandt? Es hat seine Gründe, Herr Gatte. Ein für allemal, ich dulde keine Lotterei, die Ehe ist mir heilig. Venus, verkoppelt Helena, Spartas Königin, mit diesem halbblinden Dummkopf Paris. Sie zerstört die Ordnung meiner guten Stadt Sparta. Einer der wenigen Städte, die noch in alter Zucht und Untertänigkeit ihren Göttern und Königen dienen. Oho. Schöner Götterdienst. Man widersetzt sich meiner ausdrücklichen Anordnung, ich habe Helena dem Paris versprochen. So war das. Weil sie sich lieben, ich dulde keine Einmischung in Herzensangelegenheiten. Ah, Herzensangelegenheiten. Staatsangelegenheiten. Sie lieben sich. Aber das verstehst du nicht. Ich nicht? Wer, wenn nicht ich? Kinder kannst du machen. Unerfahrene Mädchen durch deine würdelosen Tricks. Imponieren schutzlosen Jungfrauen durch ganz Europa und Asien hinterherhetzen und sie sitzen lassen, nachdem du sie gehabt hast. Aber das Gefühl, das bewirkt, dass zwei Liebende sich ganz ineinander verlieren und dadurch ganz zu sich finden, das Schwache stark macht, abgestumpfte Empfinden, müde, tatendurstig, das, Donnerer, hast du nie geahnt. Wahrlich, ich bin ein Gott mit Humor. Und deine kleine Liebelei hier und da bewegt die Säfte. Doch wenn ich dich recht verstehe, so willst du Tochter Sklaven in Freie verwandeln und aus Mädchen und Knaben Göttinnen und Götter machen, das verbiete ich. Vernimm, o Venus, die Rede des Richters über alle Dinge. Ich vernehme sie, o Merkur, und pfeif drauf! Basta! Mein Spruch. Helena und Paris werden einander nicht wiedersehen. Ich selbst werde sie zusammenführen. Dann sage ich dir, wenn du gegen uns rebellierst, werden auch wir zu den Waffen greifen. Verwünscht seien deine Schützlinge und verflucht ihr Bett. In ihm wird der Basilisk eines mörderischen Krieges gezeugt werden. Gut, gehen wir in den Kampf. In ein paar lumpigen 1000 Jahren werden wir sehen, wer gewonnen hat. Heraus zum Streit, Jupiter, finstere Hoheit, zu dem enormen Götterstreit. Ob Liebe siegt, ja, Liebe oder Roheit, ja, Liebe oder Roheit, entscheiden kann es nur die Zeit. Entscheiden kann es nur die Zeit, es hört der Mensch nicht auf zu hoffen. Haha, lache Tyrannen. Haha, niemals geb ich in Freiheit, denn sein Los, es heißt Sklaverei. Auch der Himmel stehet ihm offen. Wenn der Himmel stehet ihm auf. Heraus zum Streit, Jupiter, heraus zum Streit, Jupiter, Venus, Venus sehen wir in zu den enormen Göttern. Doch Liebe siegt, ja, Liebe oder Roheit, entscheiden kann es nur die Zaheide, Entscheide, Enkahane, es nur die Zaheide, Entscheide, Enkahane, es nur die Zeit. Entscheiden kann es nur die Zeit. Und die Obrigkeit schließt die Häuser des Aufruhrs. Wie töricht. Halb ist Aufruhr noch zahm, wenn er ein Haus noch bewohnt. Venus, welch verzehrend Feuer hast du in uns angefacht. Allenthalben hört man heuer, wie's im Bett und Ehe kracht. Doch der Mann, das Ungeheuer, kommt und stört die Liebesnacht. In die Wüste, in die Wüste, in die Wüste mit dem Mann. In die Wüste, in die Wüste, in die Wüste mit dem Mann. Ruhe! Ruhe, seh ich! Befehl des göttlichen Menelaus, das bin ich. Die Venustempel werden als Brutstätten des Lasters, der Unzufriedenheit und unerlaubten Zusammenrottung geschlossen. Edle Herren, Sie können doch nicht den heiligen Tempel zunageln. So gut wie dir dein Maul, wenn du weiter freche Bemerkungen machst. Auf die Straße mit euch, wo ihr hingehört. Gut, Jungs! Gehen wir doch, wie er sagt, auf die Straße. Um der Venus zu dienen, brauchen wir keine Altäre. Wo wir lachen und glücklich sind, ehren wir die Göttin. Und nimmt man uns das Dach, machen wir die ganze Stadt Sparta zum Tempel. Auf die Straße! Ach, Kalchas, Schuld sind die Philosophen. Ich hörte einmal einen die Frage stellen, welche Personen gehören zu einer Ehe? Und wie viel waren es nach seiner Meinung? Zwei. Es geht mir nicht um die Antwort, es geht mir um die Frage. Wozu hintersetzen, die klar sind, ein Fragezeichen anbringen? So ein Fragezeichen ist ein Schafott, das Schafott einer ehrwürdigen Wahrheit. Ich muss zu meiner Frau. Menelaus, jetzt will er den Grund der Dinge erwühlen. Ach, tief unten im Korb birgt man das fleckige Obst. Oh, du Verlangen meiner Seele! Wie schmerzlich vermisse ich dich! Du, der du versprachst, zurückzukehren, weilst an einem Ort, den ich nicht kenne. O Götter, wo ist er geblieben? Hier, Madame. Madame, ich bin gekommen, um Sie an einen gewissen Satz zu erinnern. Wenn es so ist, sagten Sie, dann war es doch kein Traum. Sagte ich das? Was bedeutet dieses Es? Nichts. Wie schnell diese Weiber fertig sind, aus einem Es ein Nichts zu machen. Eine Redewendung. Eine Redewendung, Madame, die mich beunruhigt. Welche Ausdauer? Nun von vorn. Was war kein Traum? Wirklich, ich weile hier, um Vergessen zu suchen. Vergessen? Was wollen, Madame? Vergessen. Ich weile hier, um mich in der Einsamkeit des Meeres zu beruhigen. Sie aber folgen mir und belästigen mich. Begreifen Sie, dass Sie mich reizen, dass ich allein sein will? Ja, wenn es sein muss, begreife ich es. Aber was ich nicht begreife, ist jene Redewendung. Sie erinnern sich. Vor 8 Tagen wirst du antworten. Nun, ich werde antworten. Oh Herr, Sie sind sehr eifersüchtig, meine Treu, jeder sieht, Sie sind's. Dabei kannten wir uns ach allzu flüchtig, ich und der trojanische Prinz. Keiner war von meinen Anbetern so schön wie er, und ich hab ihn verschmäht, dass ich schon eines Traumes wegen zählte. Mein Gott, was sagten sie wohl zur Realität? Ich war treu und unwahr das Geläste, doch seit heut steht es für sie schlecht. Sie sind der Mann, der Helena mein Beste, und da fragt man mit welchem Recht. Endlos nicht sei der Dummheit verziehen, Strafe muss sein, die Welt weiß, was drauf steht. Dass sie schon eines Traumes wegen schrien, sie sollen schreien wegen der Realität. Auf diese Erklärung habe ich nun 8 Tage lang gewartet. Venus, sie zürnet. Das Vaterland fordert heilig ein Opfer. Jeder Ehrenmann sieht außer dem Opfer das ein. Halt, Bruder, wir haben mit Ihnen zu reden. Ein andermal, meine Frau. Ein andermal, das Vaterland. Wer, König der Könige, das Vaterland sollte mir verwehren, meiner Frau zu folgen. Eben das. Wirklich, Herr Menelaos, wegen einer Frau, die Sie derart behandelt, zögern Sie, Griechenland zu retten. Zu retten vor wem? Vor der Rache der Venus. Also gut. Grässliches hat sie über die Häupter der Männer gebracht, insbesondere der Ehemänner. Sie bekommen so viele Hörner aufgesetzt, dass sie nicht wissen, sind sie ein Hirsch oder ein Igel. An Hellas unbescholtener Küste brach Völlerei wie Pocken aus. Venus Astarte zeigt die Brüste, Priapus nimmt sich auch was raus. Und keiner lebt mehr, wie er müsste, jeder wälzt sich in Saus und Braus. Herr versteht, dass das so nicht weitergeht. Herr versteht, dass das so nicht weitergeht. Statt die Gavotte hübsch zu tanzen oder den Entler frisch vom Froh, tanzen die schwarzbestrümpften Pflanzen Tänze von niedrigstem Niveau. Abscheuliche Extravaganzen, unbeschreiblich doch etwa so. Herr versteht, dass das so nicht weitergeht. Herr versteht, dass das so nicht weitergeht. Kurz, edler Menelaos, Sie sind zu weit vorgeprescht. Sie haben Venus gereizt, Sie müssen sie fürs Erste beruhigen, es ist kein anderer Weg. Nun, wenn ihr das meint, ist das auch meine Ansicht. So gestatten Sie, dass wir diesen Paris aufsuchen? Den Paris? Und ihn mit Ihrer Gattin? Mit Helena? Auf eine kleine Badereise? Das wagen Sie mir vorzuschlagen, einem griechischen Mann? Oh, gewiss, wenn Sie ein Mann wären, jedoch. Ha? Jedoch sind Sie ein König. Der Gatte muss zurücktreten vor dem König. Sie leben da einfach glücklich im Schoß ihrer Familie, anstatt sich für ihr Volk zu opfern. Wie so viele vor. Und besonders nach Ihnen. Das Beispiel Ihrer Selbstlosigkeit wird die Geschichtsbücher zieren. Der edelmütige Menelaos wird es heißen, der jeden künftigen Ehemann davor bewahrt hat, ein Menelaos zu werden. So ist es. Ich weigere mich. Majestät, wir wollen es kurz machen. Kraft meiner geistlichen Unfehlbarkeit sage ich Ihnen, Sie haben gefrevelt. Jedes Mittel, die Gunst der beleidigten Gottheit wiederzuerringen, ist sittlich und muss gebraucht werden. Ich habe. Man lässt mich ja nicht zu Wort kommen. Allerdings fürchte ich Kalchas, er wird hochgehen. Ich habe das Mittel angewandt. Sie haben schon? Ich habe nach Cithere geschrieben, Verhandlungen angeboten. Wie? Ich habe mich bereit erklärt, dem Großergott der Venus in Sparta einen Tempel einzuräumen. Nun, das ist ungeheuerlich. Ja, ich sagte es doch eher... Es ist wahr, meiner Treu, er ging hoch. Sie sagten, jedes Mittel sei sittlich. Ein zweiter großer Augur. Ein zweiter Glauben. Baal neben Jupiter. O König Menelaos, dieser Tempel wird sein... Der aufgesperrte Rachen eines Sündenwalfischs und wird verschlingen uns alle, einen jeden von uns. Das ist mehr als Lästerung. Das ist die Pleite. Auftritt Paris als Venusaugur und Landeserretter. Oft trennt den Retter vom Schelm nichts als ein künstlicher Bart. Musik. sie her. Die Galeere aus Citere übers Meer kommt sie her. Auf mit Flöten und Trompeten und Gesang zum frohen Empfang. Auf mit Flöten und Trompeten und Gesang zum frohen Empfang. Die Galeere aus Citere übers Meer kommt sie her, übers Meer kommt sie her. Dass dies ihr albernen Geschöpfe, was hängt ihr hier herum wie Sauertöpfe? Wir lieben kein Gejammer und Gegrein, das Singen könnte ruhig etwas munterer sein. Die Venus ehren heißt voll Freuden sein. Der Moralist belehrt uns unablässig, wie man des Lebens Wein vergelmet essig. Und hat er uns den letzten Spaß vergelt, dann ruft er voll Entzücken, bitter ist die Welt. Die Venus ehren heißt voll Freuden sein. König der Könige, hitziger Achilles, mutige Ajax, meinen Gruß und den der Venus. Aber die Königin, ich sehe sie nicht. Sie schmollt ein wenig. Wo ist Helena? Er überseht mich. Wahrhaftig, großer Augur, ich sagte, sie schmollt. Eine delikate Mission, meine Herren Helden. Und nicht alles, was delikat ist, ist schmackhaft. Aber Zuversicht, Mut, trotz dieses Narren Menelaos. Immerhin, er erwähnt mich. Venus wird nicht mit ihm verhandeln. Zu deutlich hat er ihre Wünsche missachtet. Glücklicherweise hat mich die Göttin befugt, mit einer anderen Person Fühlung zu nehmen. Mit der Königin. Mit der Königin? Mit der Königin! So ist es. Man führt sie auf mein Schiff, wir reisen nach Cythere. Einige Vorverhandlungen, einige Verhandlungen, ein Vertrag wird unterzeichnet. Zum Schluss ein Stempel. Und alles ist vergeben und vergessen. Es lebe der Großaugur! Man übergeht mich. Es ist immer so. Wir regieren und regieren, die Dinge indessen geschehen. Menelaos befiehlt der Gattin, schnell ihn zu hörnen. Sie ist gehorsam und er straft sie entsetzlich dafür. Himmel, was hörte ich? Welche Stimme? Weib, es ist dies der Großaugur der Venus. Es ist jetzt nicht die Stunde, müßige Fragen zu stellen. Du sollst bei meinem Zorne mit ihm gehen. Mit ihm? Nach Cythere. Ich sagte, es ist nicht die Stunde. Nach Cythere? Noch eine Frage und ich vollbringe Entsetzliches. Du bist mein ehrliches Weib. Und die Ehe ist nun einmal eine Einrichtung von der Art, dass das, was jetzt geschieht, notwendigerweise geschehen muss. Sprechen Sie nicht so hart zu ihr. Wir wollen selbst zu ihr sprechen. Und zwar folgendermaßen. Ich bin der, der nach dir schmachtet, Paris, der dich zärtlich liebt, der dir nach dem Herzen trachtet und sein Herz dir wiedergibt. Doch dir folgen über die Wellen hinweg, Weib, ich besteh darauf, wie sich die Weiber furchtsam stellen, so nimm Verhängnis deinen Lauf. O Reise, du Schöne, die Göttin versöhne, o Reise, du Schöne, die Göttin versöhne. Aufs Schiff und ab nach Cithere, ab nach Cithere, ab nach Cithere, tun Sie, was ich sag, tun Sie, was ich sag. Tja, Tantchen, auf die Galeere, auf die Galeere, auf die Galeere, pfui, ein Schandvertrag, pfui, ein Schandvertrag. Ein Tag in Cithere wäre uns ein Feiertag. Nun wohl, ich geh nach Cithere, geh nach Cithere, geh nach Cithere, ich geh nach Cithere, komme, was da mag. Fort, fort, fort nach Cithere, fort nach Cithere, fort nach Cithere, recht und ohne Schwere segelt die Galeere. Fort, fort, fort nach Cithere, fort nach Cithere, fort nach Cithere, leicht und ohne Schwere segelt die Galeere. Sehen Sie sie an, Herr Ex-Gemahl, Sie sahen sie zum letzten Mal. Ich bin Paris. Betrug, Verrat, ihr Männer greift zum Speer. Und recht die Tat und macht euch hinterher. Das Liebespaar haut kurz und klein. Wo Troja war, wird Büste sein. Das Liebespaar haut kurz und klein. Wo Troja war, wird Büste sein.